Fränkisches Bier ist wie die Milch der Mutter, komm und probier. Und wenn dir dann schwindlig wird, dann liegt es daran, dass du zu schnell ausgetrunken hast, doch aufgepasst. Fränkisches Bier, ja das verträgt nicht jeder, setz dich zu mir. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein und allein.